Viel tiefer als das Meer ist Gottes Liebe, viel höher als der höchste Berg der Welt. Ich war verzweifelt, Opfer böser Triebe, doch Gottes Liebe meine Nacht erhält. Ja, Gottes Liebe brachte mir Erlösung, befreite mich von Zweifel, Angst und Grauen. Mein Leben ist nun eine neue Schöpfung. Durch Gottes Liebe zog die Freude an. Die Liebe wirkte in mir Reue, sie überwand mein hartes, stolzes Herz. Die Liebe Gottes spornt mich an zur Treue, die Liebe Gottes zieht mich himmelwärts. Ja, Gottes Liebe brachte mir mich von Zweifel, Angst und Grauen. Mein Leben ist nun eine neue Schöpfung. Durch Gottes Liebe zog die Freude an. Die Liebe Gottes rettet heut noch sehr. Macht ausgequälten frohe Gottes Kinder. Die Liebe Gottes ist unsagbar groß. Ja, Gottes Liebe brachte mir Erlösung, befreite mich von Zweifel, Angst und Grauen.